Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No, no tengo acento, se perdió. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Contrabanda 91.4 FM. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer hier in der Stadt, Barcelona und weltweit. Ich begrüße Sie alle zu einer neuen Sendung. Contrabanda FM sendet jetzt mit Niemandsland von 10 bis 12 Uhr, 2 Stunden, Politik, Geschichte, Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir sind ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Wir sind, wie wir denken, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Samstag, der 30. April 2016. Heute Nacht Walpurgisnacht und morgen der 1. Mai. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskert. Niemandsland Geschichte. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam. Pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos. Revolutionär Che Guevaras Manifest für einen grausamen Krieg. 2-3 viele Vietnam. Der 1928 geborene Argentinier Ernesto Che Guevara nahm in den Jahren nach der ersten Begegnung 1955 gemeinsam mit Fidel Castro führend an der kubanischen Revolution teil. 1965 verließ er Kuba, um die Revolution in andere Länder zu tragen. 2 Jahre später führte er eine kleine Gruppe von Partisanen in Bolivien. Parallel dazu erschien 1967 das Manifest »Schaffen wir 2-3 viele Vietnam«, ein Plädoyer für bewaffnete Revolutionen. Der Text erschien in Kuba. In der Sowjetunion, der DDR und anderen sozialistischen Staaten wurde er nicht publiziert, denn Guevaras Position widersprach der Linie kommunistischer Parteien, die eine friedliche Koexistenz mit den USA befürworteten. Am 9. Oktober 1967 wurde der bei Kämpfen verwundete Guevara von einem Feldwebel auf Weisung des bolivianischen Präsidenten, eines Günstlings der USA, ermordet. Sein martialisches Vietnam-Manifest beeinflusste Teile der linken Bewegung in Westeuropa. Ich verlese Auszüge. Vietnam, jenes Land, das die Erwartungen und Hoffnungen der verlassenen Völker vertritt, ist in tragischer Einsamkeit. Dieses Volk muss die wilden Angriffe der US-Technologie fast ohne eine Möglichkeit der Abwehr im Süden und mit geringen Verteidigungsmöglichkeiten im Norden ertragen, aber immer allein. Es geht nicht darum, den Opfern der Aggression Erfolg zu wünschen, sondern an ihrem Schicksal teilzunehmen, sie bis zum Tod oder bis zum Sieg zu begleiten. Der nordamerikanische Imperialismus ist der Aggression schuldig. Seine Verbrechen sind ungeheuer und überziehen die ganze Welt. Aber schuldig sind auch die, die in der Stunde der Entscheidung zögerten, Vietnam zu einem unverletzlichen Teil des sozialistischen Lagers zu machen. Die Völker dreier Kontinente sehen und lernen ihre Lektion in Vietnam. Da die Imperialisten die Menschheit mit der Drohung eines Krieges erpressen, ist die richtige Antwort, den Krieg nicht zu fürchten. Die Taktik dieser Völker muss sein, hart und ununterbrochen in jeder Phase der Auseinandersetzung anzugreifen. Der wichtigste Schauplatz der Ausbeutung durch den Imperialismus umfasst die drei zurückgebliebenen Kontinente Amerika, Afrika und Asien. In Lateinamerika kämpft man mit der Waffe in der Hand, in Guatemala, Kolumbien, Venezuela und Bolivien. Fassen wir unsere Siegeshoffnungen folgendermaßen zusammen. Vernichtung des Imperialismus durch die Eliminierung seiner mächtigsten Basis, der imperialistischen Herrschaft der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Das bedeutet einen langen Krieg. Und wir wiederholen es noch einmal, einen grausamen Krieg. Wie glänzend und nah wäre die Zukunft, wenn zwei, drei, viele Vietnam auf der Oberfläche des Erdballs entstünden, mit ihren Todesraten und ihren ungeheuren Tragödien, mit ihren alltäglichen Heldentaten, mit ihren wiederholten Schlägen gegen den Imperialismus, mit dem Zwang, für diesen seine Kräfte unter dem heftigen Ansturm des zunehmenden Hasses der Völker der Welt zu zersplittern. Unsere ganze Aktion ist eine Kampfansage an den Imperialismus und ein Ruf nach der Einheit der Völker gegen den großen Feind des Menschengeschlechts, die Vereinigten Staaten von Nordamerika. An welchem Ort uns der Tod auch überraschen mag, er sei willkommen, wenn unser Kriegsruf nur aufgenommen wird und eine andere Hand nach unseren Waffen greift und andere Menschen bereit sind, die Totenlieder mit Maschinengewehrsalven und neuen Kriegs- und Siegesrufen anzustimmen. La lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Das Dokument 2, 3, viele Vietnam, Revolutionär Che Guevaras Manifest für einen grausamen Krieg, wurde veröffentlicht im Spiegel Geschichte, die Kolonialzeit 2016. Ich empfehle die Schriften des Che Guevara, zum Beispiel Kubanisches Tagebuch, Bolivianisches Tagebuch und die Schrift Guerillakampf und Befreiungsbewegung. Auch zwei Filme möchte ich empfehlen. Steven Soderbergh, Che Revolution und Che Guerilla, USA, Frankreich, Spanien, aus dem Jahre 2008. Si el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrar, cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Pintado en los pulóveres de los muros. muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del che. Deine Sachen, du musst weiter, ich versteh. Die Welt ruft und ich wünsch dir Glück. Wir sind verlegen und wir lachen und ein bisschen tut's auch weh. Und ich wünsch dir Glück. Ich bin einverstanden, so wie es ist, so wie es ist, ist es gut. Ich bin einverstanden, geh damit um. Wenn es so ist, ist es gut. Ich schlaf jetzt etwas flacher, renn nicht mehr nur schnell. Mein Herz ist weit, auch wenn's nichts vergisst. Bin mein eigener Verstärker, stoisch wie ein Brett, und ich weiß, was Abschied ist. Ich bin einverstanden, so wie es ist, so wie es ist, ist es gut. Ich bin einverstanden, geht damit um, wenn es so ist, ist es gut. Tanz oben auf den Wolken, versuch das Wetter umzudrehen, und ich bin glücklich, wenn ich mich verliere. Halt die Fahne hoch, mittendrin im Spielmannszug, ich weiß, das Leben ist gut zu mir. Ich bin einverstanden, so wie es ist, so wie es ist, ist es gut. Ich bin einverstanden, geht damit um. Wenn es so ist, ist es gut. Ich bin einverstanden, so wie es ist, so wie es ist, ist es gut. Ich bin einverstanden, geht damit um. Wenn es so ist, wenn es so ist, ist es gut. Niemandsland Geschichte. Berauscht in die Schlacht. Drogen und Alkohol bei der Wehrmacht. Im Namen der Volksgesundheit predigten die Nazis Abstinenz. Für den Endsieg aber war ihnen jedes Mittel recht. Am 20. Mai 1940 bat der 22-jährige Soldat Hein seine Familie in einem Feldpostbrief aus dem besetzten Polen: »Vielleicht könntet ihr mir noch etwas Pervitin für meinen Vorrat besorgen.« Und am 19. Juli 1940 kam ein Brief aus Bromberg: »Schickt mir nach Möglichkeit bald noch etwas Pervitin.« Der Absender der Schreiben wurde später weltberühmt. Es war Heinrich Böll, der 1972 als erster Deutscher nach dem Krieg den Nobelpreis für Literatur erhielt. Abgefüllt mit Pervitin zogen viele Wehrmachtssoldaten in die Schlachten, vor allem gegen Polen und Frankreich, Vollspeed in den Blitzkrieg. Millionenfach wurden im ersten Halbjahr 1940 Methamphetaminpillen ausgeliefert. Sie sollten Piloten, Matrosen und Infanteristen zu übernatürlichen Leistungen befähigen. Großzügig gab die militärische Führung solche Aufputschmittel, aber auch Alkohol und Opiate aus, solange es dem Endsieg nützte. Unnachsichtig aber verfolgten die Nazis unerwünschte Nebenwirkungen wie Sucht und Sittenverfall. Das neu entwickelte Methamphetaminpräparat Pervitin der Berliner Temmler-Werke entwickelte sich nach seiner Markteinführung 1938 zum Kassenschlager unter der deutschen Zivilbevölkerung. Nach einem Bericht in der Klinischen Wochenschrift wurde Oberfeldarzt Otto Ranke, Leiter des Instituts für Allgemeine und Wehrphysiologie an der Militärärztlichen Akademie in Berlin, auf das vermeintliche Wundermittel aufmerksam. Amphetamine sind dem körpereigenen Adrenalin ähnlich. Der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt. Die Substanz steigert bei den meisten Menschen Selbstvertrauen, Konzentrationsfähigkeit und Risikobereitschaft, reduziert Schmerzempfinden, Hunger und Durst sowie das Schlafbedürfnis. Vom 27. bis 29. September 1939 testete Ranke das Mittel an 90 Studenten und beförderte den Siegeszug des Pervitins in der Wehrmacht. Im Truppenversuch wurde die Pille beim Feldzug gegen Polen an Kraftfahrer ausgegeben und fortan, so der Kriminologe Wolf Kemper, hemmungslos an Frontsoldaten verteilt. Allein von April bis Juli 1940 wurden mehr als 35 Millionen Tabletten Pervitin und Isofan, ein leicht modifiziertes Produkt der Firma Knoll, an Heer und Luftwaffe ausgeliefert. Die Tabletten mit 3 Milligramm Wirkstoff gingen teilweise unter der geheimen Bezeichnung OBM an die Sanitätsparks der Wehrmacht und von dort an die Truppe, in Eilfällen sogar auf telefonische Bestellung. Wachhaltemittel stand auf der Verpackung. Die Gebrauchsanweisung empfahl, nur von Fall zu Fall, die Einnahme von 1 bis 2 Tabletten, um Schlaflosigkeit zu erhalten. Schon damals gaben Ärzte zu bedenken, dass die Regenerationsphasen nach Einnahme der Rezeptur immer länger wurden und die Wirkung bei häufigem Gebrauch immer schwächer. Vereinzelt gab es gesundheitliche Probleme wie Schweißausbruch oder Kreislaufschwäche und auch einige Todesfälle. Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti, ein Anhänger der Askese-These Adolf Hitlers, bemühte sich, den Gebrauch der Pille einzuschränken. Damit war er in der Wehrmacht aber nur mäßig erfolgreich. Obwohl Pervitin am 1. Juli 1941 unter das Opiumgesetz fiel, wurden im selben Jahr noch 10 Millionen Tabletten an die Truppen geliefert. Pervitin galt der Generalität als probates Mittel, wenn Soldaten extreme Strapazen abverlangt werden sollten. Jeder Sanitätsoffizier muss sich darüber im Klaren sein, dass er im Pervitin ein sehr differenziertes und starkes Reizmittel in der Hand hat, das ihm jederzeit gestattet, bestimmte Personen seines Wirkungskreises bei der Durchführung übernormaler Leistungen tatkräftig und wirkungsvoll zu unterstützen, hieß es in einem Merkblatt für Marinesanitätsoffiziere. Die Wirkung war verführerisch. Als im Januar 1942 an der Ostfront eine Gruppe von 500 deutschen Soldaten versuchte, aus einem Kessel der Roten Armee auszubrechen, herrschten minus 30 Grad Celsius. Gegen Mitternacht, 6 Stunden nach Beginn der Flucht durch teils Hüfte und Schnee, wollten immer wieder Mannschaften liegen bleiben, schilderte ein Stabsarzt. Die Führung entschloss sich, Pervitin auszugeben. Nach einer halben Stunde bestätigten die ersten Männer spontan ihr besseres Befinden. Sie marschierten wieder ordentlich, blieben in der Reihe, waren besseren Mutes und nahmen am Geschehen teil. Es dauerte fast 6 Monate, bis der Bericht die Heeressanitätsinspektion erreichte. Als Reaktion wurden erneut Vorschriften über Risiken und Umgang mit Pervitin erlassen, die sich aber von den alten kaum unterschieden. So lauteten die Richtlinien zur Erkennung und Bekämpfung von Ermüdung vom 18. Juni 1942 nach wie vor: Einmal 2 Tabletten beseitigen das Schlafbedürfnis für 3 bis 8 Stunden, zweimal 2 Tabletten für gewöhnlich 24 Stunden. Gegen Kriegsende arbeiteten die Nazis sogar an einer Wunderpille für die Soldaten. Am 16. März 1944 verlangte in Kiel Vizeadmiral Helmut Haie, nach dem Krieg CDU-Abgeordneter und Wehrbeauftragter des Bundestages, ein Mittel, das den Soldaten einsatzfähig hält, der über die normale Zeit hinaus als Einzelkämpfer gefordert ist und zugleich das Selbstwertgefühl hebt. Der Kieler Pharmakologe Gerhard Otseschowski präsentierte wenig später die Pille D-IX, bestehend aus 5 Milligramm Kokain, 3 Milligramm Pervitin und 5 Milligramm Eukodal. Das ist ein schmerzstillendes Morphinpräparat, für dessen Besitz heute jeder Dealer ins Gefängnis müsste. Damals aber testeten Besatzungsmitglieder der Kleinst-U-Boote vom Typ Seehund und Biber die Droge. Auch die Volksdroge Alkohol war in der Wehrmacht beliebt. Nur ein Fanatiker, schrieb Generalstabsarzt Walter Kittel über den Alkohol, wird dem Soldaten ein Genussmittel verweigern, das ihm nach den Schrecknissen der Schlacht Entspannung bringt und seine Lebensfreude steigern hilft oder ihn tadeln, wenn er im Kreise der Kameraden einen frisch-fröhlichen Trunk tut. Offiziere verteilten zur Belohnung Alkohol an die Mannschaften. Schnäpse wurden regulär als Marketenderwaren an Soldaten verkauft. So blieb der Sold in der Armee. Solange der Suff in der Truppe nicht öffentlich wurde, krähte kein Hahn danach, meint der Freiburger Historiker Peter Steinkamp, der über den Drogenmissbrauch bei der Wehrmacht forscht. Nach dem Sieg über Frankreich befahl Hitler jedoch im Juli 1940: Ich erwarte, dass Wehrmachtsangehörige, welche sich infolge Alkoholmissbrauchs zu strafbaren Handlungen hinreißen lassen, unnachsichtig zur Verantwortung gezogen werden. In schweren Fällen stehe ein schimpflicher Tod bevor. Doch die Verlockung des Likörs war offenbar mächtiger als die Drohung des Führers. Knapp ein Jahr später stellte der Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch, schwerste Verstöße gegen Moral und Disziplin seiner Truppen durch Alkoholmissbrauch fest. Schlägereien, Unfälle, Misshandlungen Untergebener, Tätlichkeiten gegen Vorgesetzte sowie Vergehen widernatürlicher Unzucht. Der General sah die Disziplin innerhalb des Heeres geschädigt. Eine interne Statistik des Heeressanitätsinspekteurs führte von September 1939 bis April 1944 allein 705 nachgewiesene Alkoholtodesfälle beim Heer. Die Dunkelziffer dürfte viel höher gelegen haben, da Verkehrsunfälle, Unfälle mit Waffen und Suizide häufig auf Alkoholgenuss zurückgingen. Sanitätsoffizieren wurde nahegelegt, Alkohol- und Rauschgiftabhängige in Heil- und Pflegeanstalten einzuweisen. Diese Unterbringung, so heißt es in einer Anordnung zum ärztlichen Dienst, habe den Vorteil, dass sie unbegrenzt ausgedehnt werden kann. Süchtige wurden dort nach dem Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses begutachtet. Ihnen drohten Zwangssterilisation und Euthanasie. Es häuften sich die Fälle, in denen Soldaten nach dem Genuss von Methylalkohol erblindeten oder sogar starben. Im Berliner Universitätsinstitut für gerichtliche Medizin stand der Methylalkohol von 1939 an als Todesursache unter den versehentlich eingenommenen Giften an erster Stelle. Mit dem Todesurteil gegen einen 36 Jahre alten Obersturmmann in Norwegen im Herbst 1942 sollte ein Exempel statuiert werden. Der Kraftfahrer hatte einem Panzerabwehrzug eines Infanterieregiments 5 Liter Methylalkohol als angeblich 98%igen Alkohol für die Herstellung von Likören verkauft. Mehrere Soldaten erkrankten, 2 von ihnen starben. Das Urteil gegen den Volksschädling wurde durch Erschießen vollstreckt. Die Strafe ist der Truppe und dem Gefolge bekannt zu geben und zum Gegenstand wiederholter und eindringlicher Belehrungen zu machen, hieß es dazu im Tagesbefehl vom 2. Oktober 1942. Doch um dem Grauen des Krieges zu entfliehen, war den Soldaten offenbar jedes Mittel recht. Trotz Kenntnis der Gefahren breitete sich im Kriegsverlauf unter Verwundeten und dem Sanitätspersonal die Morphiumsucht aus. Die Zahl süchtiger Ärzte war 1945 um ein Vielfaches höher als zu Beginn. Der Arzt Franz Wertheim, der am 10. Mai 1940 als Sanitätsoffizier in ein kleines Dorf nahe dem Westwall versetzt wurde, berichtete: Um uns Abwechslung zu verschaffen, experimentierten wir Ärzte an uns selbst. Wir begannen am Morgen mit einem Wasserglas Cognac und 2 Morphium-Einspritzungen. Am Mittag fanden wir Kokain nützlich und den Abend beendeten wir zuweilen mit Hyoskin, einem als Arzneimittel verwendeten Alkaloid, einiger Nachtschattengewächse. Wertheim: So waren wir nicht immer ganz Herr unserer Sinne. Um eine Ausbreitung des Morphinismus, wie sie nach dem letzten Kriege auftrat, zu verhindern, verfasste im Februar 1941 Oberfeldarzt Professor Otto Wuth, beratender Psychiater beim Heeressanitätsinspekteur, einen Vorschlag zur Bekämpfung des Morphinismus. Danach sollten alle Verwundeten, die durch die Behandlung süchtig wurden, zentral erfasst und an die Ärztekammer des Gaues gemeldet werden. Dort sollten sie entweder legal mit Morphium versorgt oder regelmäßig untersucht und auf Entziehungskuren geschickt werden. Auf diese Weise werden die Morphiumsüchtigen erfasst und kontrolliert und die gesamte Gruppe davor bewahrt, kriminell zu werden, empfahl der Oberfeldarzt. Der Aufsatz »Berauscht in die Schlacht – Drogen und Alkohol bei der Wehrmacht« wurde von Herrn Andreas Ulrich verfasst. Er ist erschienen im Spiegel Spezial, das Magazin zum Thema »Hitlers Krieg« von 2005. Businessmaster und Agenten, Bankenritter, Oligarch, aus Glaspalästen und Geldtempeln sind eure Schätze gut verscharrt. Seht, sie brennt wie Mürber Zunder, eure Welt wird untergehen. Und ihr geht mit den ganzen Plunder, könnt ihr nicht mal mit rübernehmen. Auch ihr Industriemagnaten, Leistungsträger mit Depots, Sitz und Platz in Offshore-Staaten, Avatare in Davos. Seht den Milliardär auf Schienen liegen, Tränen auf dem Nerz der abgebrannten Milliardärin. Und vorm Café Commerce reibt sich der Inspekteur die Stirn, weil Gendarmen in Kasernen und die Truppen, die euch schützen, sollen euch bald nichts mehr nützen, denn Soldat und Polizist haben sich, bevor ihr Halt schreien könnt, vielleicht verpisst. Denn der Wind hat sich gedreht. Wir sagen, Basta, wissen längst, wo's wie um eure Sache steht, vor dem Abgrund. Nur noch ein Schritt vorwärts und dann ist's zu Ende. Ohne Rettungsschirm und ohne Wände. Such dir noch den, der was verrät. Gib keinen Hahn mehr, der nach kräht, nur von uns. Den letzten Tritt. Universal Tellerwäscher im Globalkaufhaus Himmelreich. Brandzeichen auf Haut und Wäsche, soll das alles sein? Echte Klasse, Pornoluxus, Möpse, Pool und BMW. Glaubt ihr wirklich den Stuss, der durch die Werbeblöcke weht? In euren öden Sitcom-Leben, Sommerurlaub, EasyJet, Sneakers, Plasmageräte und auf dem Poster überm Bett. Thronkönig Großkotz noch immer dick und feist auf seinem Schloss und im Königskinderzimmer. Ein großes Rattenloch sagt den digitalen Hiopies, die schnorren sich durch Second Life in Spießerträumen unter Palmen, während die Vorstädte qualmen zum Zuhälter Quatsch aus ihren lächerlichen iPod-Touchs. Platz da, geht aus dem Weg. Wir sagen, basta, wissen längst, wo's wie um eure Sache steht vor dem Abgrund. Nur noch ein Schritt vorwärts und dann ist's zu Ende. Nehmt die Dinge jetzt in unsere Hände. Die Seifenblase, sie entschwebt. Kein Lucky Punch, der hier noch geht, nur von uns. Der letzte Tritt. Wo seid ihr, die Jugend des Hochverrats? Auf Schulhöfen unter Brücken in Wohnwagenparks? Dropouts aus Suburbia, Gossemensa oder Block, Wohnheim, Jobcenter, der große Boulevardschock. Steht an, flutet die Straßen und dann bringt sie aufs Tapet eure Sache. Und dann tut mal, was auf euren T-Shirts steht, mit Flugblättern und Parolen auf die Systempfeiler zielen. Mollys Stein, Les Paul und anderen Hard Attack Machine. Groovebox oder Djembe, Sprays an alle Wände und wenn dann die in den Betrieben nicht mehr nur betteln oder beten, sondern nach der letzten Schicht ihr Werk besetzen, dann ist auch euer Tag in Sicht. Also vorwärts jetzt und seht, was geht. Sagt endlich basta, denn ihr wisst, wo's wie um deren Sache steht vor dem Abgrund. Nur noch ein Schritt vorwärts und dann ist's zu Ende. Musik hoch, Schlussblende. Ins Leichentuch, wo sie genäht, ist tausendfacher Fluch gewebt und dazu gibt's von uns vielleicht schon bald den letzten Tritt. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Hilf mir, dass mein Sturm sich legt, dass meine Flucht in der Tod weicht. Leih mir einen Mantel, einen Weg, dass mir eine Richtung bleibt. Und halt mich warm mit deinem Feuerlicht. Und halt mich warm und vergiss mich nicht. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Wenn ich nicht schaff, werd ich zu Last. Such einen Platz in deinem Quartier. Und nicht, was du gespart hast, nur etwas Halt in dem Dickicht. Etwas Halt und sonst nichts. Nur eine Minute Ruhe. Nur eine stille Nacht, die sich kümmert, mich bewacht, die um mich war. Hast du noch Liebe irgendwo? Steht vielleicht ein bisschen rum. Ich bin der ungebetene Gast, zersplittert und verstummt. Mein Ass im Ärmel ist durchnässt. Mein Ass im Ärmel ist mein letzter Rest. Nur eine Minute Ruhe. Nur eine Stelle. Kümmert mich, bewacht, die um mich weiß nicht schweigt. Ja, wir grüßen recht herzlich die Sendung Niemandsland aus Barcelona von den zwei österreichischen Mädels Pia und Hanna, die ein bisschen Urlaub verbringen aus der Steiermark. Allen diesen Radiosender zu hören. Ein regnerischer letzter Apriltag hier im Zentrum von Barcelona. Die Temperaturen sind ein bisschen kühl und der Himmel ist grau, grau, grau. Der Uhrzeiger geht auf 11 Uhr morgens zu. Und ich begrüße noch einmal alle diejenigen, die jetzt erst aus den Betten gekrochen kommen, vor einer Tasse Kakao oder Kaffee oder Whisky sitzen und sich diese wunderbare Sendung anhören. Wunderbar, sage ich. Ob das so ist, müssen Sie natürlich entscheiden. Morgen wird der 1. Mai sein und zu diesem Anlass möchte ich ein paar Informationen geben zum Thema. Und wir haben auch einen Gastbeitrag, den ich gleich abspielen werde. Wie ist die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit im Moment? In den meisten Regionen der Welt müssen sich Beschäftigte unter anderem gegen eine Verdichtung ihrer Arbeit wehren, die einhergeht mit einer Hetze, die viele krank machen oder den Job kosten kann. Es unterlaufen Fehler und passieren schneller Unfälle. Anhaltender Stress schädigt Körper und Psyche und Menschen, die nicht mehr mithalten können, werden einfach aussortiert. Hinzu kommt, dass der Anteil der im Niedriglohnsektor Beschäftigten wächst. In Deutschland erhält mittlerweile jeder fünfte Erwerbstätige ein Gehalt von weniger als 9,50 Euro pro Stunde. Mitte der 1990er Jahre lag der Anteil der Niedriglohnempfänger nach Angaben des Instituts der Deutschen Wirtschaft noch bei 15-17%. In den vergangenen Jahren bekamen konstant mehr als 1 Million Lohnabhängige aufstockend Hartz IV, weil ihr Einkommen so niedrig ist. Das heißt, getting poor by working, sich arm arbeiten, nennt man das in Amerika. Nicht erfasst sind dabei Personen, die aufgrund der geringen Bezüge zwar einen Rechtsanspruch auf die Leistung hätten, diesen aber nicht geltend machen oder sich lieber mit mehreren Jobs durchschlagen, statt aufs Amt zu gehen. Deshalb ist die Einheit aller Beschäftigten, Arbeiterinnen und Arbeiter heutzutage als Parole am Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter so aktuell wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Auf nationaler Ebene, damit hierzulande nicht Schwache gegen Schwächste ausgespielt werden können. Streiks sind angesagt, zum Beispiel in der IG Metall und im öffentlichen Dienst. Die Bestrebungen von Kapitalseite und Regierung gibt es immer wieder, beispielsweise wenn überlegt wird, welche Gruppe vom Mindestlohn ausgeschlossen werden soll. Dabei wäre es volkswirtschaftlich angesagt, ernsthaft über eine Erhöhung der Lohnuntergrenze zu diskutieren. Das wäre einer von vielen Schritten, die getan werden müssen, um glaubhaft etwas gegen Altersarmut zu tun. Und auch auf internationaler Ebene bringt Standortlogik Beschäftigte in einer globalisierten Welt nicht weiter. Wenn wegen Auslagerung Arbeitsplätze in einem Land in Gefahr sind, ist der Gegner nicht der ausländische Kollege, der weniger verdienen soll, sondern es sind die Unternehmer, die wegen Profitmaximierung die Ausbeutung des Kostenfaktors Mensch verstärken und Regierungen, die nichts gegen Steuer- und Kapitalflucht tun und unternehmerfreundliche Arbeitsgesetze verabschieden. Genau dazu passt das diesjährige Motto, unter das zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, seine zahlreichen Demonstrationen gestellt hat: Zeit für mehr Solidarität. Dabei geht es unter anderem um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und gute Bildung. In den Mittelpunkt stellen die Gewerkschafter armutsfeste Altersbezüge. Begleitet wird der Internationale Tag der Arbeit in Deutschland außerdem von Tarifauseinandersetzungen, die exemplarisch stehen für gesellschaftliche Debatten. Erinnert sei an die geforderte Aufwertung klassischer Frauenberufe im Sozial- und Erziehungsdienst im vergangenen Jahr. Zwar brachten die Gespräche noch nicht das erhoffte Ergebnis, aber zumindest wurde eine Tür geöffnet. Momentan geht es bei den Verhandlungen im öffentlichen Dienst neben einer Erhöhung der Löhne auch um eine gerechte Verteilung der Kosten für die Altersvorsorge. Die Beschäftigten wollen nicht allein dafür löhnen müssen, diese zukunftsfest zu gestalten, während sich ihr Dienstherr aus der Pflicht stehlen will. Die IG Metall führt in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie an, dass in den vergangenen Jahren in der Branche die Dividende, die an Aktionäre ausgeschüttet wurde, konstant gestiegen ist. Gerecht wäre es aber, die Menschen, die den Gewinn erarbeitet haben, stärker an diesem zu beteiligen. Ich habe einen Beitrag vom Norddeutschen Rundfunk übernommen zum Thema Die Internationale. Das Lied der Arbeiterklasse. Kalender nach Noten. Mit Katrin Walter am Mikrofon. Die Internationale, die Hymne der Arbeiterbewegung schlechthin. Den Text dazu schrieb 1871 Eugène Potier. Er gehörte der sogenannten Pariser Kommune an. Das war der proletarisch-sozialistische Stadtrat von Paris, der revolutionäre Neuerungen zum Wohl der Arbeiter einführen wollte. Allerdings schlugen Regierungstruppen die Kommune nur 2 Monate nach ihrer Gründung in Straßenschlachten nieder. Am 1. Mai 1886 begann in den USA ein mehrtägiger Generalstreik. Bei diesem sollte der 8-Stunden-Tag eingefordert werden. Bis dato mussten die Arbeiter täglich 11 bis 13 Stunden schuften. Doch die Polizei stürmte den Platz, es gab einige Tote und viele Verletzte. Aber die sogenannte Haymarket Affair konnte den Kampf für bessere Arbeitszeiten nur vorübergehend unterbrechen. Der 1. Mai galt in den USA traditionell als Moving Day. Das war der Stichtag für den Abschluss oder die Aufhebung von Verträgen. Deshalb wählte man ihn als offiziellen Tag für Proteste gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Die amerikanischen Streiks ab 1890 machten auch in anderen Ländern Schule. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. In Italien verfasste Carlo Tuzzi im Jahre 1908 zur Melodie eines Volksliedes den Text zu Bandiera Rossa. Es avancierte zu einem der bekanntesten internationalen Arbeiterlieder und huldigt dem Symbol der sozialistischen Bewegung, der roten Fahne. Der schwedischstämmige Wanderarbeiter und Liedermacher Joe Hill verpackte seine Kritik an Arbeitsverhältnissen gerne in zynische Lieder. Um ihn loszuwerden, klagte man ihn 1910 fälschlicherweise des Mordes an. Bei seiner Hinrichtung soll er gerufen haben: Trauert nicht, organisiert euch. Unsterblich wurde der streitbare Arbeiterführer durch ein ihm gewidmetes Lied, das Joan Baez in Woodstock sang. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you. In Zeiten der Krise trifft es die Arbeiter zuerst. Davon konnte auch der Songwriter Woody Guthrie ein Lied singen. In den 30er Jahren war er als Hobo, als Wanderarbeiter durch die USA getrampt und hatte sich unter anderem als Plantagenarbeiter verdingt. In dieser Zeit suchte eine jahrelange Dürreperiode einige Staaten heim. Auf der verzweifelten Suche nach einer neuen Arbeit verließen viele Farmer ihr Land. Guthrie machte das harte Los der Menschen jener Zeit zum Thema seiner Dust Bowl Ballads. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. Bis zum Zusammenbruch des Ostblocks wurde der 1. Mai in den sozialistischen Ländern jahrzehntelang als internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus gefeiert. In der ehemaligen Sowjetunion stimmten die Arbeiter dann immer das berühmte Lied »Tapfer Genossen im Gleichschritt« an, die Hymne der russischen Revolution. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der Kampf für Arbeitsplatzerhalt und höhere Löhne aktuell wie eh. Und wie schon ihre Eltern und Großeltern singen die Demonstranten am 1. Mai die alten Arbeiterlieder. Ich bedanke mich bei Susanne Kortz für den Text und verabschiede mich mit einer Parteihymne der SPD von 1915. Wann wir schreiten, Seit an Seit. Wann wir schreiten, Seit an Seit. Niemandsland. Lied der Bergarbeiter. Wir graben unsere Gräber, wir schaufeln selbst uns ein. Wir müssen Toten Gräber und Leichen einem sein. Nur lustig eingefahren, gefort, wenn's nicht gefällt. Sind andere da in Scharen, es geht ums Geld, ums Geld. Verkrümmt, verdreckt, zertreten, was kommt ihr nicht herein? Der Pfarrer wird schon bitten, wenn unsere Kinder schreien. Die Zeit muss sich erfüllen, wir Toten wachen auf, doch nicht in weißen Hüllen, schwarz kommen wir herauf. Und fahren aus den Gruben, hohläugig und zerfetzt, den Herrn in ihren Stuben vergeht das Lachen jetzt. Da wird nicht abgestrichen, die Leben, die ihr stahlt, die werden Farbe glichen. Einmal wird voll gezahlt. Niemandsland, terra de ningú, una veu lliure en un món poc lliure. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Der April geht also heute zu Ende und ich möchte noch kurz ein Resümee geben, eine Übersicht über die Gedenktage an die Schriftsteller aus dem Reklam-Literaturkalender von 2016. Da gab es ja einiges zu feiern. Letzte Woche hatten wir Miguel de Cervantes und Shakespeare. Ebenfalls im April gibt es den 50. Todestag von Flann O'Brien zu begehen. Der wurde 1911 in Nordirland in Strabane geboren und er starb 1966 in Dublin. Ebenfalls 25. Todestag von Herrn Graham Greene. Am 3.4. war das. Schriftsteller, wer kennt ihn nicht? Unser Mann in Havanna. 25. Todestag von Max Frisch, in Zürich geboren 1911 und 1991 in Zürich gestorben. Am 8.4. war der 75. Todestag von Max Hermann Neisse, einem Dichter der expressionistischen Generation in Deutschland. Evelyn Waugh, 10. Todestag. Am 10.4. war das. Engländerin Charlotte Bronte, 200. Geburtstag, das war am 21.04.1816 wurde diese wunderbare Schriftstellerin geboren. Dann Germaine de Staël, die berühmte Madame de Staël, 250. Geburtstag, am 22.04.1766 in Paris geboren. Und Shakespeare, den packt man schon offiziell in den Mai, zumindest sein Todestag. Der soll am 3. Mai in Stratford-upon-Avon gestorben sein. Aber Achtung, am 26.04., an einem Apriltag, wurde er geboren, ebenfalls in Stratford-upon-Avon. Bis zu den Nachrichten bringe ich noch ein Lied zum sogenannten Kampftag der Arbeiter. Der ist nämlich morgen. Vom Barrikadentauber. Das ist Herr Ernst Busch. Ich habe hier eine wunderbare CD mit Originalaufnahmen aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir hatten da gerade das Lied der Bergarbeiter gehört. Es gab schon Visionen, als Ernst Busch in der Arbeiterbewegung engagiert war und als Arbeitersänger auftrat. Da wusste man schon, etwas würde uns garantiert ins Dritte Reich führen. Es gibt Parallelen zu heute. Vielleicht sehen das viele nicht so dramatisch, aber es ist schlimm, was im Moment sich zusammenbraut europaweit an rechtem und faschistischem Potenzial. Das ist beängstigend. Ernst Busch, der Marsch ins Dritte Reich. Voran im Zwölfzylinder. Marsch, marsch, marsch, marsch, ihr dürft die Fühlung nicht verlieren. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Man sollt nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht. Der Führer sagt, nur nicht in Lumpen laufen, er hat ihr schon gesagt, der Industrie. Wir wollen neue Uniformen kaufen, der Hauptmann Röhm liebt uns nicht ohne die. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Ein bisschen Liebe macht ihn halb so schwer. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, und kameradschaftlich sei der Verkehr. Der Führer hat gesagt, er lebt noch lange, und er wird älter als der Hindenburg. Er kommt noch dran, da ist ihm gar nicht bange, und drum kressiert's ihm gar nicht, und dadurch ist es ein langer Weg zum Dritten Reiche. Es ist unglaublich, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 30. April 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Da gibt es zuerst einmal eine Meldung zum Thema Türkei. Es geht um den Parlamentspräsidenten, der fordert nämlich eine islamische Verfassung. Proteste wurden auseinandergejagt. Der türkische Parlamentspräsident, ein gewisser Herr İsmail Karaman, hat mit seiner Forderung, die bisher laizistische Verfassung des Landes durch eine islamische zu ersetzen, Proteste ausgelöst. Der Begriff des Säkularismus sollte nicht in der neuen Verfassung stehen, wurde der Politiker der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Istanbul zitiert. Wir sind ein islamisches Land, deshalb sollen wir eine religiöse Verfassung schaffen. Bislang ist die Trennung von Staat und Religion in der türkischen Verfassung verankert. Heilige religiöse Gefühle dürfen absolut keine Rolle in staatlichen Angelegenheiten und der Politik spielen, wie es das Prinzip des Säkularismus vorsieht, heißt es in der Präambel. Trotzdem hat die AKP-Regierung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan in den vergangenen Jahren der Religion einen immer größeren Stellenwert im öffentlichen Leben eingeräumt. Erdogan plant, die vom Militär nach dessen Staatsstreich geschriebene Verfassung von 1982 zu ändern. Zwar hat seine AKP im Parlament die absolute Mehrheit, doch reicht diese nicht, um die Verfassung ändern zu können. Obwohl sich führende Vertreter der AKP von dem Vorstoß ihres Parteifreundes distanzierten, gingen am Dienstag mehrere hundert Menschen vor dem Parlament in Ankara gegen Karaman auf die Straße. Die türkische Polizei prügelte sie mit Tränengas auseinander. Ebenfalls am Dienstag stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg fest, dass Ankara die Religionsfreiheit der schätzungsweise 20 Millionen Aleviten im Land verletzt. Sie würden ohne objektive und einsichtige Rechtfertigung anders behandelt als die Mehrheit der sunnitischen Muslime, entschieden die Richter am Dienstag. Damit hatte eine Beschwerde von mehr als 200 Aleviten Erfolg. Diese wollen unter anderem erreichen, dass ihre Gebetshäuser und Gottesdienste offiziell anerkannt werden. Die Regierung in Ankara hatte 2005 ein entsprechendes Gesuch der islamischen Religionsgemeinschaft abgelehnt. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. AfD setzt Bundesparteitag in Stuttgart fort. Die Delegierten der Partei Alternative für Deutschland beschlossen mit großer Mehrheit einen klaren Anti-Islam-Kurs. Minarette, der Muezzin-Ruf und Vollverschleierung sollen demnach verboten werden. Damit folgten die gut 2000 Parteitagsmitglieder dem Leitantrag der Führungsspitze. Kundgebung zum Tag der Arbeit. Die bundesweiten Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes standen in diesem Jahr unter dem Motto Zeit für mehr Solidarität. Bei der zentralen Kundgebung in Stuttgart forderte DGB-Chef Hoffmann die Bundesregierung auf, mehr gegen die soziale Spaltung im Land zu tun. Tote bei Anschlägen im Irak. Im Zentrum der Stadt Samawa detonierten 2 Autobomben. Mindestens 30 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge getötet, mehr als 50 verletzt. In dem Ort im Süden des Landes leben vor allem Schiiten. Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu der Tat. Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Im sizilianischen Pozzallo ist ein Schiff mit mehr als 450 Migranten eingelaufen. Die italienische Marine und Küstenwache hatten die Menschen von kleineren Booten gerettet. Italien rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Flüchtlingen auf dem Mittelmeer, da die Balkanroute abgeriegelt ist. Fußballfrauen des FC Bayern München sind erneut deutscher Meister. Die Mannschaft besiegte das Team von Bayer Leverkusen mit 5:0 und steht damit uneinholbar vor dem VfL Wolfsburg. Die Titelverteidigung soll am 15. Mai auf dem Rathausbalkon in München gefeiert werden. Und das Wetter: morgen nach Auflösung einzelner Nebelfelder vielfach Sonnenschein und nur lockere Quellwolken. Südlich der Donau viele Wolken mit Regen. Höchstwerte 11 bis 21 Grad. Barcelona-Nachrichten direkt einmal zu Beginn dieses Katastrophenblocks. Die Barcelona-Nachrichten also vom 30. April 2016. Am Mittwoch dieser Woche war der letzte Verhandlungstag im sogenannten Quintana-Prozess. Dabei wurde es selbst der zahmen Staatsanwaltschaft zu bunt. Wie kann man nur leugnen, dass es ein Gummigeschoss war, fragte die Staatsanwältin Marta Manquina, erbost die Verteidiger der 2 Polizisten, die angeklagt sind, mit Hartgummigeschossen auf friedliche Demonstranten geschossen zu haben. Das geschah am 14. November 2012 während des Generalstreiks. Eine junge Frau, Esther Quintana, verlor damals ein Auge. Gegen allen Augenschein, Zeugenaussagen, Videos versuchten sich die politisch Verantwortlichen jahrelang herauszureden. Mal hatte niemand geschossen, mal sei die Polizei angegriffen worden, mal seien Steine von Demonstranten geworfen worden, mal wäre gar niemand da gewesen. Alles Lüge, leerer Schall und Rauch. Die letzte Lüge war nun, dass es ein Weichgummigeschoss gewesen sein soll, das von einem nicht identifizierten anderen Polizeitrupp aus einem anderen Polizeiauto heraus eventuell abgeschossen worden sei. Ja, so geht das seit Jahren. Doch die Staatsanwaltschaft ließ sich nicht mehr länger täuschen und an der Nase herumführen. Auch Frau Quintana zeigte sich erleichtert und zufrieden mit dem Prozessverlauf. Gracias a las personas que han aportado esos testimonios, esas pruebas. Contenta porque se ha llegado a juicio por mí y por las diferentes personas que han sido afectadas también por bala de goma o por violencia policial. Frau Quintana, ich bedanke mich bei allen Personen, die mit Beweisen und Zeugenaussagen beigetragen haben, und ich bin sehr zufrieden, dass es durch mich und diese verschiedenen Personen zu einem Prozess gekommen ist. Es sind nämlich Personen, die ebenfalls von Gummigeschossen oder Polizeigewalt betroffen waren. Die Urteilsverkündung steht noch aus. 2 Jahre Gefängnis werden gefordert. Barcelona Nachrichten 2. Während des U-Bahn-Streiks, der auch diese Woche an 2 Tagen weiterging, wurden Texte auf den Anzeigetafeln an einigen U-Bahnhöfen eingeblendet. Verehrte Fahrgäste, mit dem Preis Ihrer Fahrscheine finanzieren sich die Manager dieses Unternehmens fette Pensionen und Extraboni. Seien Sie solidarisch mit den Arbeitern. Die Wahlkampfmaschinen der Parteien werden erneut in Gang gesetzt, nachdem eine Regierungsbildung hier in Spanien nach monatelangen Verhandlungen gescheitert ist. In wenigen Tagen werden die Straßen auch hier in unserer Stadt wieder mit Wahlplakaten verunstaltet sein. Barcelona 3. Immer mehr chinesische Großhändler verlassen den Arc de Triunfo-Kiez zwischen Trafalgar und Ronda San Pedro und verlegen ihre Textilläden in die Außenbezirke der Stadt. An ihrer Stelle werden Restaurants, Cafés und der ganze Touristenirrsinn weiter Einzug halten. Barcelona-Nachrichten 4. Frau Bürgermeisterin Ada Colau plant, die Touristen und besonders die Kreuzfahrtschiff-Touristen mit sogenannten Kurtaxen oder Tourismustaxen weiter zur Kasse zu bitten. 796 Millionen Euro, so lauten die offiziellen Zahlen, ist die Summe aus den Kreuzfahrtschiffgeschäften für Katalonien. Ein fetter Batzen Geld. 156 Euro lässt im Durchschnitt jeder Kreuzfahrttourist in den 4 Stunden, die er an Land geht und durch Barcelonas Straßen streift. 202 Euro lässt derjenige, der in dieser Stadt übernachtet. Thema Deutschland. Mehr Bundeswehr. Die USA wollen ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands an der NATO-Ostgrenze. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei dem Minigipfel am vergangenen Montag in Hannover sich mit Forderungen wichtiger Verbündeter konfrontiert gesehen. US-Präsident Obama wollte bei dem Treffen, an dem auch die Regierungschefs von Großbritannien und Italien sowie der französische Präsident teilgenommen hatten, ein stärkeres deutsches Engagement bei der Abschreckung gegen Russland verlangen. Einem deutschen Regierungsvermerk zufolge drängen die USA, dass sich die Bundeswehr signifikant an der geplanten Stationierung von einander ablösenden NATO-Einheiten an der Ostgrenze der Allianz beteiligen soll. Russland einkreisen und militärisch umzingeln ist hier die Parole. Vor allem von Großbritannien und Deutschland erwarten die USA demnach Truppen und Kriegsgerät für die NATO-Präsenz in den baltischen Staaten Polen und Rumänien. Dies habe Obama bereits im Nationalen Sicherheitsrat angekündigt. Auf ihrem Gipfel in Warschau will die NATO im Juli die neue Mission als zusätzliches Signal für die sogenannten östlichen Partner beschließen, die sich von Russland bedroht fühlen. Deutschland gerät damit unter Zugzwang, urteilte Spiegel zum Beispiel. Berlin hatte sich bei den Planungen zurückgehalten, da die Bundeswehr bereits maßgeblich an der neuen Eingreiftruppe der NATO beteiligt ist und für diese Zusagen bis im Jahr 2020 gemacht hatte. Frankreich wiederum widersetzt sich Merkels Wunsch, bei dem Treffen in Hannover auch über das transatlantische Handelsabkommen TTIP zu sprechen. Präsident François Hollande wolle das Thema aus innerpolitischen Gründen meiden, so hieß es. Alles, was mit Freihandel zu tun hat, ist gegenwärtig in Frankreich höchst unpopulär. In Deutschland übrigens auch. Im Kanzleramt hatte man gehofft, zumindest einige Streitpunkte zwischen Europa und den USA ausräumen zu können. Circa 90.000 Menschen demonstrierten am vergangenen Montag in Hannover gegen das TTIP-Freihandelsabkommen, während Barack Obama in Hannover weilte und die Konferenz zur Erweiterung der NATO-Ostgrenzen auf dem Gipfel abhielt. Übrigens wurden rund um das Tagungsgebäude alle Nachbarn aus ihren Häusern verbannt. Sie durften weder die Balkone betreten, noch sich in ihren Fenstern zeigen. Scharfschützen hatten das ganze Stadtviertel eingekreist und in Besitz genommen. Zehntausende Menschen fordern vor dem Obama-Besuch in Hannover TTIP stoppen, denn sie sehen es als ein Abkommen zugunsten von Großkonzernen an, gegen die Bürger, als Anschlag auf die Demokratie. Wir kritisieren, dass die Abkommen drohen, soziale Standards, Umweltrechte, Arbeitnehmerrechte abzusenken auf beiden Seiten des Atlantiks, gleichzeitig Konzernen Macht einräumen, Sonderrechte für Konzerne einräumen. Also unterm Strich ein Ausbau der Konzernmacht, Abbau von Rechten und Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Der Besuch Obamas wird nicht nur von den Demonstranten kritisch gesehen. Auch die Hannoveraner müssen einiges hinnehmen, denn Wohngebiete werden abgeriegelt. Es waren hier schon viele Staatsmänner, Putin, letztes Jahr der Ministerpräsident aus Indien. Frau Merkel war schon bestimmt 12-mal hier und jetzt machen die so ein Brimborium. Ich finde das einfach zu überzogen. Zweites Thema zum Thema Krieg ist die digitale Kriegsführung. Neben der realen Kriegsführung, wie wir gerade gesehen haben, das Einkreisen Russlands mit immer mehr Militärbasen direkt an ihren Ostgrenzen in den ehemaligen Warschauer Paktstaaten, gibt es eine zweite Front, die ist die Ziba-Front. Für die Aufrüstung der Bundeswehr im Ziba-Raum will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU einen hochkarätigen Manager aus der freien Wirtschaft engagieren. Also einen Lobbyisten der Rüstungsindustrie. Derzeit verhandelt das Ministerium mit dem ThyssenKrupp-Manager Klaus Hardy Mühleck. Er soll ab dem 1. Oktober die neue Abteilung Cyber- und Informationsraum CIR im Verteidigungsministerium mit 130 Mitarbeitern leiten. Von der Leyen will das neue Konzept für die sogenannte digitale Kriegsführung kommende Woche vorstellen. Geplant ist eine weitreichende Umstrukturierung der Streitkräfte. Die bisher auf verschiedene Bereiche verstreuten IT- und Computerexperten, die Fachleute zur Abwehr von Cyberattacken sowie zur militärischen Aufklärung, werden in dem neuen Organisationsbereich zusammengezogen. Insgesamt wird das Kommando CIR, das ab April 2017 ein Drei-Sterne-General als Inspekteur von Bonn ausführen soll, aus 300 Mann bestehen. Ob da eine Frau bei ist, wird hier nicht gesagt, und rund 13.500 Soldaten befehligen. Ein internes Konzeptpapier definiert dabei die internationalen Datennetze neben den klassischen Kriegsschauplätzen Land, Luft und See als militärisches Operationsgebiet. Da der virtuelle Raum die Konflikte der Zukunft maßgeblich bestimmen werde, sei für die Bundeswehr ein Fähigkeitszuwachs für Cyberoperationen zwingend geboten. Die Axt der Paus erspart Herr Zimmermann. Zum Abschluss der ein weiteres Thema betrifft die innere Sicherheit. Es gibt nämlich einen massiven Personalausbau. Die dem Bundesinnenministerium BMI unterstellten Sicherheitsbehörden wollen ab 2017 mehrere tausend zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Allen voran das Bundesamt für Verfassungsschutz, also die Schnüffler, die Datensammler, die Leutebeobachter. Als Bedarf hat Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen im BMI mehr als 1000 weitere Stellen angemeldet. Bei derzeit insgesamt etwa 2007 Mitarbeitern würde die Behörde ihren Personalbestand um gut ein Drittel aufstocken. Unter anderem sollen die Bereiche Terrorismus und Spionageabwehr sowie der Schutz vor Cyberattacken verstärkt werden. Auch die Bundespolizei fordert zusätzliches Personal. In Relation zu den insgesamt mehr als 41.000 Beamten und Tarifbeschäftigten der Mammutbehörde nehmen sich die von Polizeipräsident Dieter Roman geforderten 2.500 Stellen jedoch vergleichsweise bescheiden aus. Die Kräfte sollen an Grenzen, Flughäfen, in Zügen und zur Rückführung von Flüchtlingen eingesetzt werden. Frau Stanley, bei ihrem letzten Besuch auf dem Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Und nun noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner brachte seine Frau in die Thema AfD. Die Rechtspartei sucht die Nähe zum Machtbereich des Kreml, so vermeldet die Presse in Deutschland, besorgt. Jetzt verbündet sich die Jugendorganisation der Populisten offiziell mit Wladimir Putins junger Garde. Dazu gibt es einen längeren Artikel im Spiegel, ich zitiere einmal. Russland hat auch viele Freunde in der AfD. Führende Funktionäre verfolgen einen klar pro-russischen Kurs und suchen die Nähe zu Putins Machtbereich. Die antiliberale, amerikafeindliche und homophobe Ideologie des Kreml schreckt die Rechtspopulisten nicht ab. Im Gegenteil, für große Teile der Parteibasis erscheint Russland damit als attraktiver Partner. Umgekehrt ist eine AfD, die der EU und der NATO kritisch gegenübersteht, für Putin ein natürlicher Verbündeter. Wo anfangs nur Gespräche und Konferenzen standen, geht man jetzt auch organisatorisch zusammen. Die AfD-Parteijugend und die Jugendorganisation der Putin-Partei verbünden sich. Den pro-russischen Kurs verfolgen AfD-Spitzenfunktionäre wie Alexander Gauland seit Gründung der Partei vor 3 Jahren. Sie lassen sich zu Konferenzen mit Putin-Vertrauten und seinen ideologischen Einflüsterern einladen, schmieden Bündnisse zu kremltreuen osteuropäischen Nationalisten und zu den traditionell russlandfreundlichen westlichen Rechtsparteien wie Front National und FPÖ. Für Juni ist in Potsdam eine gemeinsame Konferenz der AfD mit der russischen Botschaft geplant. Auf dem Bundesparteitag Anfang Mai soll die programmatische Linie besiegelt werden. Zur Abstimmung stehen mehrere Anträge, in denen Deutschlands Austritt aus der NATO gefordert wird. Rechtsausleger Björn Höcke hat dafür soeben seine Unterstützung verkündet. Ach, das Massenmedium. Ach, das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Das Massenmedium. Kommen wir noch einmal zum Thema: der gekränkte Mann am Bosporus, Schaum vor Mund, Erdogan. Zu diesem Thema: Erdogan und Böhmermann, Provokation, Satire, Schmähkritik, schreibt ein Deutsch-Türke, Sender Somunchu, einen Essay im Spiegel, und er sagt, warum Deutsch-Türken sich lieber auf Erdogan verlassen als auf deutsche Politiker. Ich zitiere ein paar interessante Auszüge, aber zuerst einmal ein paar Worte zu diesem Mann. Somunchu ist 47 Jahre alt, er ist Kabarettist, er ist Autor und Regisseur. Er wurde in Istanbul geboren und wuchs im Rheinland auf. Das heißt, die besten Voraussetzungen, beide Kulturen zu kennen. Neu sind diese Reaktionen, wie er sagt, nicht. Ich kenne sie von meinem Bühnenprogramm. Doch auch mich erstaunt, wie viel frische Wut entstanden ist unter den Türken aus einer schon zigmal geführten Debatte um Satire und Kunst heraus. Hätte es die gleichen heftigen Reaktionen gegeben, wenn es um den Präsidenten einer anderen Nation gegangen wäre? Offensichtlich geht es hier vor allem um die Ehre der in Deutschland lebenden Türken. Wichtiges Wort für diese Leute. Sie fühlen sich schon lange verfolgt von deutschen Erniedrigungen und Überheblichkeiten. Sie fühlen sich gedemütigt und verraten und nehmen den deutschen Politikern die guten Absichten nicht ab, wenn die von Integration und Leitkultur sprechen. Die Tendenz der deutsch-türkischen Bevölkerung, sich zu separieren, ist seit den Brandanschlägen der 90er Jahre, unter anderem in Mölln und Solingen, immer größer geworden. Durch die Mordserie der NSU und die lange Zeit unentschlossene Haltung der Politik dazu sowie die zögerliche Verfahrensführung der deutschen Justiz sind die Zweifel der Türken, ob sie jemals in Deutschland heimisch sein könnten, fast zu einer Gewissheit geworden. Deutsche und Türken werden niemals Freunde, sie sind Stiefgeschwister. Der wahre Vater der Türken, so führt Herr Somunchu aus, ist Präsident Erdogan. Er ist für viele von ihnen der Heilsbringer einer neuen und selbstbewussten türkischen Nation, die sich nicht mehr alles bieten lassen will. Auf die Deutschen kannst du dich nicht verlassen, heißt es. Und wenn es jemand gibt, der sich wirklich um unsere Belange kümmert, ist es unser Präsident Erdogan. In Deutschland begegnet man diesen neuen, selbstbewussten Türken mit Misstrauen. Haben die Deutsch-Türken ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft eingenommen oder sind sie sektiererische Eigenbrötler, die die deutsche Gastfreundschaft nur dazu benutzen, ihr eigenes islamisches Süppchen zu kochen? Der wiederkehrende Vorwurf, die Türken seien integrationsunwillig und flüchteten sich in Parallelgesellschaften, bestätigt Deutsch-Türken bloß in ihrer sich separierenden Haltung. Solange sich die polemisierte Zuspitzung des Themas weiterhin gut verkauft und etwa die Bücher von Thilo Sarrazins Bestseller bleiben, wird eine Annäherung der Deutsch-Türken an ihre deutsche Identität schwierig bleiben. Die Türken haben ihr Vertrauen in Deutschland verloren und die Deutschen ihr Vertrauen in die Türkei. Und die Deutsch-Türken balancieren sich wie auf einem Seil zwischen zwei Identitäten. Gerade wenn man jung ist, fühle man sich sehr stark und sehr überlegen. Das ist natürlich und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug. Thema Extremismus. Die Bundesanwaltschaft sprengte eine rechte Terrorzelle in Sachsen. Vertrauensvoll in die Zukunft. Viele schätzen das folgendermaßen ein in Deutschland. Man sagt, es sei eine Wende im Umgang mit rechter Gewalt. Lange hatte nämlich die deutsche Justiz Anschläge auf Flüchtlinge, insbesondere auf Flüchtlingsunterkünfte, nicht als organisierten Terror bewertet. Regelmäßig werden in Deutschland neue Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte gemeldet. Trotzdem haben die Ermittlungsbehörden die Welle rechter Gewalt nicht als nationales Problem behandelt. In manchen Gegenden entstand der Eindruck eines rechtsfreien Raums, in dem Rechtsextremisten ungehindert von der Staatsmacht Asylbewerber attackieren und Bürger einschüchtern konnten. Die Rechten seien zersplittert gewesen, erklärte Generalbundesanwalt Peter Frank Anfang Februar. Wenn sich aber zeige, dass rechtsextreme Vereinigungen Anschläge auf Flüchtlingsheime verübten, werde er die Ermittlungen an sich ziehen. Dann muss ein Gegenfanal gesetzt werden. Dazu ist es nun in Sachsen gekommen. Es geht um die Stadt Freital. Der Zugriff in Freital steht aber nicht nur für ein überfälliges, entschlossenes Handeln des Staates. Er zeigt auch, was bisher schiefgelaufen ist. Für Fremdenfeinde in Freital eine perfekte Geschichte. Die 40.000 Einwohnerstadt liegt vor den Toren der Pegida-Hochburg Dresden. Sie war einer der Hotspots, als Ausländerhasser gegen Asylbewerber und Flüchtlinge zu Felde zogen. Thema Tarifpolitik. Es geht um die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Und da geht es nun vor die Gerichte. Jawohl, der Verband der Arbeitgeber droht der Gewerkschaft mit Klagen gegen Warnstreiks. Ein in der Verfassung verbrieftes Recht soll nun beklagt werden. Sollte das angekündigte 24-Stunden-Streikkonzept noch mehr Streiks der IG Metall, IGM, zur Folge haben, behalten wir uns rechtliche Schritte dagegen vor. Das sagt Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Schon in der vergangenen Tarifrunde habe die Gewerkschaft mit Warnstreiks ganze Betriebe lahmgelegt. Würde dies ausgeweitet, wäre das die Abkehr von der Verhandlungskultur hin zur Kampfkultur und unverhältnismäßig. Hintergrund ist ein neues Streikkonzept der IGM. Nach der nächsten Verhandlungsrunde am 28. April, das war vorgestern, endete die Friedenspflicht in der Tarifauseinandersetzung. Üblicherweise ruft die Gewerkschaft dann zu Warnstreiks auf, die nicht länger als einige Stunden dauern. Nun will die IG Metall, und hat es auch schon getan, solche Streiks ohne Urabstimmung in Betrieben auf bis zu 24 Stunden ausdehnen. Zudem will sie erstmals auch Unternehmen in die Auseinandersetzung einbeziehen, die keine Tarifbindung haben. Wenn solche Betriebe ohne Verhandlungen und Vorwarnungen direkt bestreikt werden, werden wir das gerichtlich überprüfen lassen, sagt Zander. Thank you. morden, dann kommt eine andere Zeit. Wenn wir im Bund mit der Sowjetunion den Henkern das Handwerk gelegt und die einige Kraft der Arbeiterkraft die weiße Front verschlägt. Land. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Wunderschöne Musik stammt von Herrn David Sanchez, einem Gitarrenlehrer und Gitarrenmeister, den ich im Bus auf dem Weg zur Arbeit kennengelernt habe, und er hat mir seine CD geschenkt. Ich stelle sie hier vor. David Sanchez. Bunt ist sie geht. So heißt die CD. Es gibt da 9 Songs bzw. Lieder. Die meisten sind instrumental, aber es gibt auch 2 Lieder auf Katalanisch. Ein wunderschönes Album. Folkrock aus Katalonien. Ich möchte noch auf ein schwerwiegendes Ereignis hinweisen, das wir noch gar nicht so richtig uns vor Augen gehalten haben. Die Pressefreiheit wird wahrscheinlich nicht so bleiben, wie sie bis jetzt ist. Sie wird von allen Seiten angegriffen, bedroht und kriminalisiert. Der Journalist Can Dündar hat einen offenen Brief an die Kanzlerin Angela Merkel geschrieben. Can Dündar ist Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet. Als das Magazin Time sie 2015, so beginnt Herr Dündar seinen Brief an die Kanzlerin, zur Person des Jahres ernannte, hielt es sie für würdig, den Titel Kanzlerin der freien Welt zu tragen. Ich schreibe diesen Brief an die Trägerin dieses Titels, denn in dem Land, das Sie an diesem Samstag besuchen, ist die freie Welt bedroht. Gemeint ist die Türkei. Bei ihrem letzten Besuch war ich einer von 30 Journalisten, die in türkischen Gefängnissen saßen. Ich bin der Chefredakteur von Cumhuriyet, der ältesten und angesehensten Zeitung der Türkei. Präsident Erdogan klagte persönlich gegen mich, nachdem ich Bilder veröffentlicht hatte, auf denen Lastwagen des Geheimdienstes zu sehen sind, die syrische Islamisten mit Waffen beliefern. Die Strafe, die mir droht, ist 2x lebenslänglich. Während ich in Haft saß, wurden Sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Premier von einem deutschen Journalisten gefragt, warum Ihre Regierung angesichts türkischer Menschenrechtsverletzungen schweige. Ich stellte den Fernseher in meiner Zelle lauter. Ich fragte mich, was die Kanzlerin der freien Welt wohl antworten würde. Sie sagte 2 Sätze. Ich glaube, dass wir ein Gesprächsformat haben, in dem wir über alle Themen sprechen. Wir haben zum Beispiel über die Frage der Arbeitsbedingungen von Journalisten gesprochen. Vielleicht wird der Premierminister auch selbst noch etwas dazu sagen. Das war alles. Es war eine riesige Enttäuschung. Der Premierminister sagte daraufhin, es säßen keine Journalisten in türkischen Gefängnissen, die für ihre Arbeit bestraft würden. Als Journalist in einer Zelle musste ich mir diese Lüge anhören. Wir wissen, warum sie verstummt sind, weil Erdogan die Angst benutzt, die der Strom der Flüchtlinge in Deutschland auslöst, um sein repressives Regime zu stärken. Der schmutzige Deal hat Millionen Flüchtlinge zu Geiseln eines autoritären Systems gemacht und er reduziert Deutschland zu einem Land, das aus politischem Kalkül fundamentale westliche Werte aufgegeben hat. Aber kein geopolitisches Problem rechtfertigt die Verletzung der Menschenrechte. Auch nicht das Wegschauen, wenn diese Rechte verletzt werden. Wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, dass sich die repressive Mentalität ausbreitet und Ihr eigenes Land infiziert. In der Türkei herrscht ein Kampf zwischen Demokraten und Autokraten. Es ist ein Ringen auf Leben und Tod zwischen jenen, die für die Grundrechte einstehen, für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Säkularismus und anderen, die an Krieg, Unterdrückung und radikale Ideologien glauben. In dieser historischen Schlacht stehen Sie, Frau Merkel, und Ihr Land, Deutschland, leider auf der falschen Seite. Wenn Sie dieses Wochenende zu Besuch kommen in die Türkei, werden mein Kollege Erdem Gül und ich vor Gericht stehen. Wir und vier Intellektuelle, die verhaftet wurden, weil sie eine Petition für den Frieden unterschrieben haben. Nicht nur wir werden Ihren Besuch aufmerksam verfolgen, sondern die ganze Welt. Werden Sie sich wieder nur mit Regierungsvertretern treffen? Werden Sie erneut so tun, als gäbe es hier keine Repression? Oder werden Sie Menschen zuhören, welche die Menschenrechte verteidigen, auch jenen über 100.000 in Ihrem eigenen Land, die eine Online-Petition unterzeichnet haben und solidarisch an unserer Seite stehen im Namen der Meinungsfreiheit? Hochachtungsvoll, Can Dündar. Ich verlasse den offenen Brief des Journalisten Can Dündar, angeklagt wegen Hochverrats, weil er die Beweise gebracht hat, dass die türkische Regierung den Islamischen Staat unterstützt mit Waffen. Wenn wir von Religion und Christentum und Islamismus und Religionsunterricht in der Schule sprechen, dann sollten wir immer daran denken, was den Kindern da eigentlich in die Köpfe getrichtert wird. Kinder werden schon von klein auf separiert in Katholiken, Protestanten und Musulmanen. Damit werden sie gespalten von klein auf und auf lange Sicht stehen sie dann sich oft oder meistens sogar feindlich gegenüber. Der Kabarettist Hagen Rether hat dazu in einer seiner letzten Shows einen sehr interessanten Beitrag geliefert. Hagen Rether. Und manche Leute denken tatsächlich, ich hätte irgendwas mit dem Islam zu tun oder so. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Religionen und Dogmen nichts an der Frisur habe. Die sollen einen in Ruhe lassen. Die können glauben an was sie wollen. Solange sie einen nicht mit dem Papa Mobil überfahren, ist mir das alles ja, völlig egal. Ja, ist doch wahr. Wegen mir können Leute an die Mülltrennung glauben, oder? Oder an frisch gepressten O-Saft, oder an die Beatles, oder an Beckenbodenatmung. Da ist mir lang wie breit. Hier geht's nicht um den Islam, hier geht's um Minderheiten. Das Ganze dreht sich nur um das gleiche alte Lied. Man erkennt den Zustand einer Gesellschaft immer daran, wie sie mit den Minderheiten umgeht. Und wir haben reichlich was zu tun. Was rege ich mich auf? Jetzt gibt es auch noch Islamunterricht demnächst. Ich denke mal, Religion ist Privatsache. Was hat Religionsunterricht überhaupt an staatlichen Schulen verloren? Hä? Wieso denn jetzt auch noch Islamunterricht? Die Katholiken schaffen es ja noch nicht einmal mit den Protestanten eine Oblate zu teilen, weil sie so verpeilt sind. Also, was soll das? Kann man die Kinder nicht mal zusammenhalten, wenigstens bis sie aus der Schule raus sind? Muss man schon so früh anfangen zu spalten? Haben wir nichts kapiert? Ich verstehe es immer nicht. Das kannst du nie wieder kitten mit 20. Was du spaltest im Rallye-Unterricht. Wie soll das aussehen? Mittwoch, dritte Stunde Rallye. Die Moslems gehen nach links, die Katholen nach rechts, die Protestanten geradeaus. In der großen Pause trifft man sich wieder. Du, unser Lehrer sagt, wir sind das auserwählte Volk. Sagt unser Lehrer auch. Tja, kann man mal mit dem Wahnsinn aufhören endlich. Wir dachten schon 70er, 80er, 90er Jahre, dass wir den ganzen Quatsch hinter uns hätten. Jetzt kommt dieser Religionswahnsinn mit Macht wieder. Es ist unerträglich, überall diese Radikalinskis. Wir hätten so wichtige Sachen jetzt zu besprechen gerade. Uns fliegt gerade die Biosphäre um die Ohren und wir sprechen über diese Männereitelkeiten überall. Überall. Was regt mich auf? Ich bin für Ethikunterricht, verpflichtend für alle Kinder. Dann werden Religionswissenschaftlerinnen und Sozialpädagogen eingestellt und dann sitzen alle Kinder um einen großen Tisch rum und dann geht man Religion für Religion durch, dann kriegt man Verständnis und Mitgefühl für den anderen. Alles andere können wir uns weder finanziell noch sozial leisten. Denn es geht ja jetzt schon drunter und drüber. Die Leute haben ja nur Milchbrei im Kopf. Es ist unerträglich. Nach 10 Jahren dieser Diskussion haben die Leute nur noch wirres Zeug. Keiner kriegt mehr irgendwas randscharf. Neulich sagt einer auf der Straße zu mir, Herr Räther, wissen Sie, was hier unser Problem ist? Wir bauen den Juden zu viele Moscheen. Ich sage, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, man fasst es nicht. Es ist bodenlos. Wir sind ganz da angekommen, wo wir nie hin wollten. Dabei hätte man halt früher anfangen müssen. Man müsste halt im Kindergarten anfangen. Und die, die den heftigsten, den wichtigsten, den Kernerjob überhaupt machen, die Kindergärtnerinnen, die jeden Tag irgendwie zwischen Großeltern, Eltern und Kindern auf- und abfitschen, die kurzen eintopfen und einstielen müssen und die wichtigsten Weichen stellen, die den ganzen sozialen und ökonomischen Wahnsinn puffern müssen, die jeden Tag kreativ sein müssen und immer über ihre nervlichen Belastungsgrenzen gehen. Die kriegen 1.000 Euro im Monat und so gut wie keine Anerkennung. Und am Ende der pädagogischen Leiter die Professoren, die ihre Seminare durchziehen, mit den Studenten Kaffee trinken gehen und Studienreisen machen. Die kriegen das 10-fache an Geld und das 100-fache an Anerkennung. Es müsste genau andersrum sein. Es müsste genau vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wussten Sie, dass in Japan Kindergärtner den gleichen Status haben wie Ärzte und Anwälte? Hat was mit Wertschätzung zu tun. Ist uns völlig abhanden gekommen. Hier werden die Gruppen gegeneinander ausgespielt und verspotten sich und pöbeln sich an gegenseitig. In jedem Medium. Wir haben richtig viel zu tun. Was rege ich mich auf? David Sanchez, Gitarrenmann aus Barcelona. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Wir haben uns über Deutschland beschwert. Selbst bei John Peel gehört. Für uns war Privatisierung verkehrt. Wir haben uns gegen den Abstieg gewehrt. Die letzten Minuten, die uns im heutigen Niemandsland noch verbleiben, das sind etwa 11 genau, möchte ich einem Film widmen, den ich dem Publikum dringend empfehlen kann. Der Coiffeur aus der Kolbstraße. Deutschland, Türkei 2015. Worum geht's? Andreas Maus, der Regisseur, rekapituliert die Geschichte des sogenannten Nagelbombenanschlags 2004 in der Kölner Kolbstraße aus der Perspektive der Opfer, die die Ermittlungsbehörde jahrelang als Verdächtige in die Zange nahm. Die Ermittlungsbehörden verdächtigten die Opfer. Ja, sowas gibt's. Ermittlungspannen, Vertuschungen und jede Menge ungeklärte Fragen säumen jene Blutspur, die der nationalsozialistische Untergrund NSU durch Deutschland zog. In der medialen Berichterstattung im Zuge des Prozesses gegen Beate Zschäpe ist eine der Taten etwas in den Hintergrund gerückt, vielleicht weil sie kein Todesopfer forderte. Doch auch dieses Unterkapitel des rechten Terrors ist reich an Abgründen. Der Dokumentarfilmer Andreas Maus, bekannt durch Ballada, hat sich des Nagelbombenattentats in der Kölner Kolbstraße am 9. Juni 2004 angenommen. Direkt vor dem Schaufenster eines Friseursalons explodierte an jenem Nachmittag eine Kombination aus mehreren Kilogramm Schwarzpulver und hunderten Tischlernägeln. 22 Menschen wurden verletzt. Die Nagelbombe war aber nur die erste von zwei Bomben, die uns trafen, sagt die Betreiberin eines anderen Ladens im Interview. Die andere, die größere, war für uns, dass der Rechtsstaat versagt hat. In Gesprächen mit Opfern des Anschlags, doch auch anhand Szenisch und mit Schauspielern umgesetzter Vernehmungsprotokolle macht Maus schmerzhaft nachvollziehbar, wie direkt nach dem Anschlag ein Ermittlungsirrsinn in Gang kam, der 7 Jahre währen sollte. Ein rechtsterroristischer Hintergrund wurde sofort ausgeschlossen. Stattdessen richtete sich der Verdacht gegen die überwiegend türkischstämmigen Inhaber der Geschäfte in der Kolbstraße. Ging es um die Türsteherszene, um organisierte Kriminalität, nicht gezahlte Schutzgelder, Familienstreitigkeiten, Ehrenmord oder wollte der Friseur Öcan Yildirim, der Coiffeur Öcan, Versicherungsgelder erschleichen? Den Behörden schien keine Erklärung zu abwegig, solange sie sich gegen die Kolbstraßenbewohner selbst richtete. So wurden die Opfer zu Tätern gemacht. Insbesondere der Friseur und sein Bruder fanden sich im Fadenkreuz der Ermittlungen wieder, wurden immer wieder, auch Jahre nach dem Anschlag noch, stundenlang verhört, biografisch durchleuchtet und sogar beschattet. Aus den Vernehmungsprotokollen ist herauszuhören, wie die Ermittler sich in einer Version eingerichtet hatten, die sie um jeden Preis bestätigt finden wollten. Den Opfern hört man noch heute die tiefe Erschütterung an, die nicht nur die Bombe, sondern auch diese Verdächtigungen angerichtet haben. Erst nach der Aufdeckung der NSU 2011 wichen die Unterstellungen dann beschwichtigenden Politikergesten und halbherzigen Entschuldigungen, einer Solidarität ohne Risiko, wie es der Film auf den Punkt bringt. Die Interviews, Protokolle und Beobachtungen, etwa beim großen harmoniesüchtigen Bürgerfest zum 10. Jahrestag des Anschlags 2014, Motto Zusammenstehen, sprechen eine klare Sprache, ebenso wie die neuerliche Weigerung der Behörden, zu den Vorgängen inhaltlich Stellung zu nehmen. Den bisweilen raunenden Tonfall der Erzählereinschübe hätte es da nicht gebraucht, um die Frage nach einer strukturellen Fremdenfeindlichkeit aufzuwerfen. Großes Verdienst also dieses Films aber ist die Ruhe und Genauigkeit, mit denen er sich den so lange Ungehörten und ihren Geschichten widmet. Der Coiffeur aus der Kolbstraße, Deutschland-Türkei 2005, Regie Andreas Maus. Der Film dauert 92 Minuten und die Schauspieler sind Öcan Yildirim, Hasan Yildirim, Abdullah Öcan, Asla Özer, Tama Atkaci und viele, viele andere mehr. Mm-hmm. liebe Hörerinnen und Hörer, verehrte Damen und Herren. Niemandsland verabschiedet sich. Es ist 11:45. Wir müssen raus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihre Geduld. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Ihnen gefallen und Sie haben, genau wie wir, etwas gelernt. Oder etwas Neues erfahren, was Sie vorher noch nicht wussten. Wenn das so wäre, dann wären wir glücklich. Seien Sie gut zu Ihren Freunden, Nachbarn, Männern, Frauen und Kindern. Und werden Sie glücklich. Agur. Aus Bayern, aus Österreich, wir kommen aus der Türkei. Am Fließband sind wir alle gleich, im Kampf sind wir alle dabei. Ans Fließband, die Bosse ans Fließband gestellt. Das Fließband, auf 1000 pro Stunde gestellt. Aus Spanien, aus Griechenland, wir kommen von überall. Wir werden wie Tiere ans Band gespannt, das Wohnheim ist unser Stall. Ins Wohnheim, die Bosse ins Wohnheim gepackt. Das Wohnheim, das Wohnheim in die Luft gejagt. Wir kommen aus Jugoslawien, wir kommen aus Afrika. Die Bosse wollen uns gespalten, sehen die Gewerkschaft, bla bla bla. Die Unternehmer, zu Fremdarbeiter gemacht. Die Unternehmer, die Unternehmer.